»Man spricht von einem Diener auf Ihrem Gut«, fuhr Raskolnikow immer gereizter fort, »dass Sie angeblich die Ursache für...« »Tun Sie mir den Gefallen, Schluss damit«, unterbrach ihn Svidrigailow von Neuem mit sichtbarer Ungeduld. »Ist das nicht derselbe Diener, der Ihnen nach seinem Tode als Gespenst die Pfeife stopfen wollte? Sie haben mir doch selbst davon erzählt.« Svidrigailow blickte Raskolnikow aufmerksam an, und ihm schien es, dass in diesem Blick jäh ein böses Spottlächeln aufblitzte, aber Svidrigailow nahm sich zusammen und antwortete sehr höflich. »Ja, der war es. Ich sehe, dass dies auch Sie außerordentlich interessiert und werde bei der ersten passenden Gelegenheit Ihre Neugier in allen Punkten befriedigen. Zum Teufel! Ich sehe, dass ich tatsächlich manch einem als romantische Persönlichkeit erscheinen kann. Beurteilen Sie nun selbst, wie dankbar ich der verstorbenen Marfa Petrovna sein muss, dass sie Ihrem Fräulein Schwester so viel Geheimnisvolles und Interessantes über mich erzählt hat. Was das für einen Eindruck auf Sie gemacht hat, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber in jedem Falle war es für mich vorteilhaft. Bei allem natürlichen Abscheu, den Avdotja Romanowna vor mir empfinden musste, und trotz meines ständig finsteren und abstoßenden Aussehens, tat ich ihr schließlich leid, tat ihr der verlorene Mensch leid. Wenn aber dem Herzen eines jungen Mädchens etwas leid tut, ist dies selbstverständlich für sie am gefährlichsten. Da stellt sich dann die Lust ein, zu retten und zu bekehren und zu überzeugen, zu edleren Zielen zu rufen und zu neuem Leben und zu neuem Wirken anzuspornen. Man weiß ja, was in dieser Art zusammengeträumt werden kann. Ich merkte sofort, dass das Vögelchen von selbst ins Netz fliegt und bereitete mich meinerseits vor. »Sie sehen mich so böse an, Rodion Romanowitsch. Sie haben keinen Grund. Die Sache war, wie Sie wissen, nur eine Bagatelle. Zum Teufel, wie viel Champagner ich heute trinke. Wissen Sie, ich habe immer bedauert schon von Anfang an, dass es Ihrer Schwester nicht vergönnt war, im zweiten oder dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung irgendwo in Kleinasien als Tochter eines regierenden Fürsten oder Regenten oder eines Prokonsuls zur Welt zu kommen. Sie würde zweifellos eine von jenen gewesen sein, die das Martyrium erduldet haben. Sie hätte bestimmt nur gelächelt, wenn man ihr die Brust mit glühenden Zangen gebrannt hätte. Sie hätte dies absichtlich auf sich genommen. Sie lechzt ja bloß danach, irgendeine Marter für jemanden auf sich zu nehmen. Wenn man ihr aber diese Marter verweigert, so springt sie womöglich zum Fenster hinaus.